1. Uls were and den flussen Babel sassen, weinten were tief, vile were uns and Zion erinnerten und dessen verlas beklagten. 2. And den dort waxenden wei den hangten were unseer zithen auf, da uns die trauer das musizier und unmoglich markti. 3. Den unseer entführer und peinige verlangten dort von uns lieder und frohlichkeit, in dem sie sagten, singt uns eins der lieder Zions. 4. Why Sultan were die heiligen Lieder Jahwehs in einem fremden Land sind jen konin, wo were docking gefangenschaft lebten. 5. When ICH ditch, Jerusalem, Jemels verges send salty, moj main rector hand aircraft and geschicklich keep valieren. 6. Main zund sol and mainem gorman kleben blaben, when ICH ditch nicht in erinnerung behold oder Jerusalem nicht als main grost freud betrakt. 7. Jahweh, Erinnery ditchen die odometer und iatatenem am unglucksdag Jerusalems, als sie forderten, reist sie nieder bis auf ihr Grundmauern, 8. O Tochter Babel, du zerstörerin, glücklich ist der dir das Lied Virgilt, das du uns zugefütest. 9. Glücklich ist der Dane kleinen Kinderpakt und sie in den Felsen zerschmettet.